Kapitel 2 Zimmer und Frühstück. Unangemeldete Gäste begrüßen. Übung 1a. Hören Sie. Guten Abend. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte ein Einzelzimmer. Ein Einzelzimmer? Wie lange bleiben Sie? Eine Woche. Ja, das geht. Hier, bitte, füllen Sie das Formular aus. Gut. Ihr Name ist Gorski? Nein, Gurski. Noch einmal bitte. G-U-R-S-K-Y. Ah, Gurski. Danke. Bitte sehr.